Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Lars von Trier, Gaspar Noé oder auch Bernardo Bertolucci. Sie alle haben mindestens einen Spielfilm gedreht, den man als Skandal empfunden hat. Explizite Sexszenen oder Momente von harter Gewalt sind meist der Ursprung für heftige Reaktionen seitens von Kritik oder eben auch Publikum. Hartwig Tegeler hat sich in seiner Top-5-Kolumne über 5 berüchtigte Skandalfilme der Filmgeschichte gebeugt und sie auf ihr Skandalpotenzial nochmal untersucht. Lust auf den Film? Aber wehe, wehe, wenn uns jemand bei unserer Kernlust als Kinogänger beim Spannen oder sonst irgendwie in unseren psychoemotionalen Abgründen erwischt. Skandalfilm, weg damit in den Giftschrank. Würden Sie jetzt den Film starten? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Platz 5. Funny Games von Michael Haneke, 1997. Guten Tag. Guten Tag. Zwei junge Männer in weißem Tennisoutfit dringen in die Villa ein und löschen die gesamte Familie aus. Genrekost. Das Evozieren der Urangst, dass der unerschütterliche Schutzraum des Heims verletzt wird. Haneke liefert kein Motiv oder irgendeine psychologische Begründung, sondern setzt das Böse, unerklärt. Das macht diese Geschichte schwer erträglich. Gegen Ende schnappt sich die Frau das Gewehr und erschießt einen der Eindringlinge. Und wir sitzen da mit dem Gefühl der Erleichterung über ihren tödlichen Befreiungsschlag. Genretypisch eben. Doch dann spult Michael Haneke die Szene in seinem Film zurück bis vor den Schuss und lässt das Geschehen ungeschehen sein. Haut uns damit unsere Lust an Gewaltbildern im Mainstream-Kino um die Ohren. Das wäre eine seiner Waffen, sagt der Kameramann. Platz 4. Augen der Angst von Michael Powell, 1960. Ja, das. Die Kamera und ihre Bilder sind das Medium, durch das der Filmemacher und wir als seine blickenden Verschworenen hindurch quälen, töten. Ja, das würde mich ängstigen. Unseren Begierden und unserer Lust frönen. Es gibt da noch etwas. Dann richtet der Kameramann Mark ein angespitztes Bein des Stativs auf die Frau. Und während er sie ermordet, filmt er erregt ihre Todesangst sowie ihren letzten Blick. Diese verstörende Komposition aus sexueller Lust, der am Schauen und an der Gewalt, macht Augen der Angst zu einer großen Reflexion über das Kino und beendete 1960 die Karriere von Regisseur Powell und Hauptdarsteller Karl-Heinz Böhm. Ein Film, der nicht, wie die Kritik damals meinte, abwegig ist, sondern sich direkt, treffend, präzise, tief in die dunkle Seite des Mediums der bewegten Bilder bohrt. Ich werde mich nie wieder von dir trennen. Platz 3. Im Reich der Sinne von Nagisa Oshima, 1976. Komm, lieben wir uns. Wenn du willst. Du bestimmst, was wir spielen. Also zeig mir, was du kannst. Eine autistische Reise in die Gründe der sexuellen Begierde. Der Besitzer eines Geisha-Hauses und seine Dienerin erleben Lust und Schmerz in der radikalsten Überschreitung bis zur Selbstzerstörung. Weißt du, das ist, weil ich es genieße, wie du in mich einbringst, wieder rausgehst und wieder eindringst. Im Reich der Sinne wurde 1976 auf der Berlinale beschlagnahmt. Heute, ohne Aufschrei, läuft der Film mitunter im Fernsehen. Was wäre überhaupt heute noch ein Skandalfilm? Bertolucci könnte es vorgemacht haben. Platz 2. Der letzte Tango in Paris von Bernardo Bertolucci, 1972. Ein älterer Mann, Marlon Brando, und eine junge Frau, Maria Schneider, in einer Pariser Wohnung. Sie haben Sex, so direkt, so animalisch, wie sich die Kritik damals empörte, dass der Film in einigen Ländern die Zensur auf den Plan rief. Heute erscheint der letzte Tango als großer Film, in der die Enttabuisierung der Sexualität, die er betreibt, gleichzeitig eine Reflexion des Umbruchs der bürgerlichen Gesellschaft liefert. Dass Maria Schneider während der Dreharbeiten, wie Bertolucci Jahre später mehr oder weniger offen zugab, zu der analen Vergewaltigungsszene im Film von Regisseur und Hauptdarsteller gezwungen wurde, ist die dunkle Seite dieses dunklen Films von 1972, der kommerziell ein riesiger Erfolg war. Ich hoffe, ihr gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr hier auch nur den kleinsten Rest eurer ehemaligen Freiheit bewahren könnt. Platz 1. Die 120 Tage von Sodom von Pier Paolo Pasolini, 1975. 4 dekadente Faschisten halten junge Frauen und Männer in einem Schloss gefangen und leben an ihnen ihre Macht und ihre Triebe aus. Am Ende werden die Opfer gefoltert und getötet. Kein Gefühl, keine Rettung, nur Hölle. Das Aufführungsverbot fordern der Saarbrücker Amtsgericht befand damals eine Aneinanderreihung brutalster Gewalt und Perversionen. Stimmt, nur was bedeuteten die? Der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit sieht bei Pasolini die Beschreibung eines Typs Mann, der nicht anders kann, als sexuelle Genüsse in Gewaltvorgänge zu verkehren und dies bevorzugt in den Formen sexualisierten Tötens. Nicht der Film »Die 120 Tage von Sodom« ist also pervers, sondern die Welt, in der das, was er zeigt, entstanden ist. Das ist der Skandal, der an diesem Film schwer auszuhalten ist.